Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ja, Freunde, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt zufällige Begegnungen, zufällige Begebenheiten. Und ich frage euch, was war der spektakulärste Zufall in eurem Leben, den ihr bisher in eurem Leben erlebt habt? Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, 0130 2911 oder faxmäßig sind wir erreichbar unter 0130 11 51 22. Und jetzt bin ich gespannt auf Kevin und der 27. Hi. Ja, hallo, Domian. Kevin ist präsent auf dem Kopfhörer. Hallo. Hallo. Ja, Zufall, zufällige Begebenheiten. Ja, also bei mir war es ganz kurios. Also 1970 war ich geboren und... Wann was? 1970. Ja. Und dann habe ich halt ein Mädchen, 83, kennengelernt. Ich komme aus dem Osten. Mhm. Und ja, das war meine erste große Liebe. Und 85... ist sie dann mit ihren Eltern in den Westen geflohen. Mhm. Und ich habe versucht, sie mit Kontakt zu halten, aber ging leider nicht. Und ich bin dann mit meinen Eltern 95 in den Westen nachgezogen, ja, weil ich wusste nicht, wo sie war. Ja. Bin ich halt nach Duisburg gezogen und dann bin ich halt mit einem Freund auf eine private Disco und da habe ich halt ein Mädchen kennengelernt. Ich kam mir irgendwie bekannt vor und da habe ich halt mit der primitivsten Anmache angemacht, ob wir nicht irgendwas mal erkennen. Ja. Und da kam man so ins Gespräch und hat sich halt rausgestellt, dass es das Mädchen war. Du hast also gesagt, irgendwie kommst du mir bekannt vor oder so. Ja, genau. Kennen wir uns nicht irgendwo her. Ja, genau. Ja. Und ja, kam man so ins Gespräch und hat sich halt rausgestellt, dass es meine und ihre erste Liebe war. Ach. Ja, und seitdem so. Jetzt, bei den ganzen Jahreszahlen war ich gerade durcheinander gekommen. Wie viele Jahre habt ihr euch da nicht gesehen? 10 Jahre. Ja, genau. Ne? 10 Jahre. Ja. Ne? Ja, ja, in der Zeit tut sich viel, ne? Wenn ja, man noch in dem Alter ist. Ja, und was ist jetzt daraus geworden und erwachsen? Ja, also wir sind jetzt immer noch zusammen, mhm, glücklich, ja, und sind auch mich überlegen, ob wir nicht heiraten sollten, weil es stimmt alles. Ja. Liebe ist, also wie die erste Liebe. Das ist ja schon ein irrer Zufall, ne? Ja. Das ist wieder so eine Sache, die man eigentlich im Drehbuch gar nicht so glauben würde, wenn man es im Fernsehen sehen würde, im Film. War fantastisch, war das, wo ich dann... Hatte sie denn auch so ein Gefühl, dass sie dich irgendwie noch kennt von früher? Ja. Das auch. Das ist ja auch das, ja, was ganz faszinierend war. Und als ihr dann gecheckt habt, dass ihr es seid gegenseitig, da war wahrscheinlich großes Hallo, ne? Und großes, ja, große Freude da. Also ich fing erstmal an zu weinen und war total, ja, überrascht, irgendwie sprachlos war sie. Wie kam es denn, dass ihr eigentlich während der Zeit, als sie schon hier war und du noch in Ostdeutschland gelebt hast, ja, irgendwie nicht brieflich Kontakt miteinander hattet? Nee, das ging nicht, denn von heute auf morgen sind die Eltern geflohen. Mhm. Aber die hatten doch deine Adresse. Ja, ich weiß auch nicht warum, also... Auf jeden Fall hat's, ja, es hat nicht stattgefunden. Nee, mhm, ja, er hat angeblich mir mal geschrieben, aber der Brief kam nie an. Ein ganz toller Zufall, ja, also, der jetzt die Grundlage für euer Glück ist. Ja. Und dann soll es auch so bleiben. Wünsche ich euch beiden. Also Domian, kann ich euch grüßen? Ach, nicht gerne, aber einmal jetzt, weil das ein schöner Zufall war. Ja, Andreas, Kiki, Michi. Ja, wunderbar. Und natürlich Nadine. Und natürlich Nadine, das ist sie, ne? Das, ja. Okay. Tschüss, Kevin. Tschüss. Alexa, 14 Jahre, hallo. Hallo. Na, Alexa, erzähl mal. Ja, also ich hatte eine Begegnung, die ist zwar nicht ganz zufällig, aber interessant. Ja. Ja, also ich habe geträumt, dass ich meine Freundin auf einem Verkehrsstraßenhügel treffe, vor der Schule. Auf einem Verkehrsstraßenhügel? Ja. Aha. Und dann haben wir uns da am nächsten Tag wirklich getroffen. Aha. Ja, und dann habe ich ihr das erzählt, mhm, also dass ich sie getroffen habe und so, und dass ich das geträumt hatte vorher. Und da hat sie mir erzählt, dass sie mir dasselbe, also dass sie dasselbe geträumt hatte. Auch am selben... Ja, in derselben Nacht. In derselben Nacht. Ja. Das ist ja schon interessant, ne? Ja. Das ist ja schon, das ist Voodoo. Ja, und das ist auch wirklich nicht frei erfunden, also das stimmt wirklich. Sofern sie mich nicht angelogen hat, dass sie ja, das auch geträumt hat. Wir setzen mal voraus, dass sie die Wahrheit sagt. Ja. Hat euch beide das umgehauen? Ja, also ich fand das voll faszinierend. Ich meine, mhm, Gedankeübertragung, mhm, oder was weiß ich. Klar, es gibt so Sachen, auf jeden Fall, ja. Hast du denn schon mal so andere Dinge auch schon mal vorweg geträumt, die dann eingetreten sind? Ja, aber das war weniger interessant. Mhm. Ja. Und danach ist nicht nochmal irgendwas in der Richtung passiert? Aber meine Freundin und ich, also das ist meine beste Freundin, meine längste, und wir haben ziemlich oft dieselben Gedanken auch und so. Mhm. Aber ist mir echt noch nie passiert. Ich weiß noch früher, so in deinem Alter, dass ich da mit einem Freund immer Gedankenübertragung geübt und trainiert habe. Da haben wir gesagt, also morgen Nachmittag um 15 Uhr setzen wir uns getrennt voneinander. Wir wohnten ein paar Kilometer auseinander. Setzen wir uns in das Zimmer und denken an etwas ganz Bestimmtes. Und dann haben wir uns 2 Stunden später getroffen und haben versucht rauszukriegen, ob es denn gefunkt hat über die Distanz hinweg. Hat leider nicht so geklappt. Ja, nee, sowas habe ich noch nicht probiert. Ja, versuch mal. Vielleicht seid ihr da zwei sehr medial irgendwie begabte Menschen. Kann ja sein. Ja. Schön, dass du angerufen hast, Alexa. Ja, ich wollte noch was sagen. Also deine Sendung ist super. Also ich höre die jede Nacht und ich finde das echt super geil. Du sagst bloß jede Nacht? Ja, fast jede Nacht. Du bist ja 14 Jahre alt. Ja. Und da geht man eigentlich noch zur Schule. Ja, aber ich bin trotzdem ein super Fan und so. Echt? Ich höre sowieso den ganzen Tag eins live, wenn ich da bin. Und ja, so. Das hören wir gerne, wenn du das tagsüber hörst. Ja. Nur bist du dann doch wahrscheinlich tierisch müde, ne? Wenn du morgens dann aus den Federn bist. Ja, meistens schon, aber nehme ich in Kauf. Wissen deine Eltern das? Nee. Nee, da wollen wir jetzt ganz schnell Schluss machen, damit die das nicht irgendwie mitkriegen. Ja, okay. Alexa, mach's gut, ciao. Ja, ciao. Tschüss. Die Petra ist am Telefon. Ja, guten Abend. 31 Jahre alt. Ja, Thema genau. Heute Nacht, zufällige Begegnungen oder überhaupt sehr ungewöhnliche Zufälle. Ja. Du hast was zu erzählen dazu, erzähl. Ja. Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Irgendwo. Ich bin ein Pflegekind. Mhm. Mit 4 Jahren bin ich in eine Pflegefamilie gekommen. Mhm. Und in eine Grundschule. Da haben wir im 4. Schuljahr einen Basar gemacht. Und den Erlös ein Kinderheim gespendet. Ja. Und von dem Erlös haben wir einen Farbfernseher gekauft und den persönlich zum Heim gebracht. Mhm. Also es war ein Kinderdorf. Mhm. Und die Heimleiterin hat uns das, also hat den in Empfang genommen. Mhm. Und als sie mich gesehen hat, sagte Heike. Mhm. Ich habe sie angeguckt und wie Heike. Ich wusste gar nicht, also ganz verblüfft. Mhm. Ja, und sagte nochmal, Heike Jakowski. Ich sag, nee, bin ich nicht. Mhm. Und dann sagt sie, Moment mal. Jetzt hat sie jemand losgeschickt und dann kam die junge Frau mit meiner Schwester wieder. Ach. Ja. Und also wusste ich. Wie alt warst du da, als das passiert ist? 9 Jahre. 9 Jahre alt, mhm. Da warst du schon einige Jahre in der Pflegefamilie. Ja, genau. Mhm. Und du wusstest du überhaupt, dass es eine Schwester gibt? Also ich glaube, in dem Alter habe ich mir noch gar keine Gedanken mhm. darum gemacht. Also deine Pflegeeltern haben dir auch nichts darüber erzählt? Die in dem Alter, also ich kann mich nicht dran erinnern. Mhm. Und das war dann deine leibliche Schwester? Ja. Und wie alt war die? Die war 1 Jahr älter. 1 Jahr älter. Also mhm. die ist nicht mal ganz, ich glaube ein knappes Jahr älter, mhm. im August, ja. Nun ist das ja eine komische Situation, auch für ein 9-jähriges Mädchen, dann plötzlich da zu stehen und gesagt zu bekommen, hier, das ist deine Schwester. Wie hast du das empfunden? Ich war erstmal nur verblüfft. Hm. Hast du es denn geglaubt überhaupt? Ja, die hat mir ja sehr, sehr ähnlich gesehen. Ja. Also. Und was hat die gesagt? Sie? Auch nichts. Ihr standet da wie angewurzelt und wusste gar nicht, was los ist. Ja. Ja, und dann, was ist dann daraus geworden? Kamt ihr dann dadurch in Kontakt miteinander? Ja, ich habe das also meinen Pflegeeltern erzählt. Mhm. Und daraufhin ist mein Pflegevater mit mir dorthin gefahren nochmal. Und dann haben wir uns näher kennengelernt, meine Schwester und ich. Und dann hat sie uns auch regelmäßig besucht mhm. in der Familie. Ja. Dann haben wir sie regelmäßig am Wochenende abgeholt. Und deine Pflegeeltern haben das auch gerne gesehen und das auch unterstützt? Ja. Ja. Nun ist das viele Jahre her. Ja. Ist der Kontakt denn geblieben zu deiner Schwester? Nein. Nicht? Nein. Das, also, ich hatte mal zwischendurch Kontakt, aber... Ich glaube, wenn man in verschiedenen, Verhältnissen aufwächst, dann ist man auch von der Art sehr verschieden. Mhm. Also ich habe viele Geschwister. Ich habe insgesamt 10 Geschwister. Ach so. Und ich habe die nach und nach alle kennengelernt, aber irgendwie, da kommt kein richtiger Kontakt, mhm. weil jeder hat was ganz anderes erlebt. Mhm. Und das heißt, ihr habt euch nicht so viel zu erzählen. Ja. Oder andere Interessen. Bist du traurig darüber, dass... Ja, das schon. Mhm. Ja. Obwohl, ich habe ja auch in meiner neuen Familie 5 Geschwister gehabt mhm. und habe mit denen dafür einen engeren Kontakt. Also das sind für mich genauso meine Geschwister wie meine leiblichen Geschwister. Auf jeden Fall war dieses, was du gerade anfangs erzählt hast, auch ein sehr ungewöhnlicher Zufall, ne? Ja. Ausgesprochen ungewöhnlich. Ja. Danke für deinen Anruf. Alles Gute. Ja, tschüss, dir auch. Ciao. Jetzt begrüße ich herzlich den Marc, und der ist 19 Jahre alt. Hallo. Jawohl, hallo Jürgen. Hallo. Ja, meine Zufälle sind, dass ich nirgendwo hingehen kann, wo mich keiner kennt. Das ist ganz... Bist du ein Star? Was bin ich? Bist du ein Star? Ja, schön wäre es. Nee, nicht ganz so. Du bist ein Popstar. Nein, noch nicht. Oder kommt vielleicht noch. Du bist wahrscheinlich Marky Mark oder sowas. Nee, das sagen viele Leute zu mir, aber bin ich noch nicht. Nee. Ja, wie kommt das? Wieso kennen dich alle Leute überall? Nee, keine Ahnung, echt nicht. Das sind halt so Zufälle. Ich fahre letztes Jahr mit meiner Mutter nach New York. Ja. Gehe über die Fifth Avenue. Und die ganze... New York ist ja eine kleine Stadt, trifft man ja viele Leute, die man kennt. Fifth Avenue hat gejubelt. Nein, hat nicht gejubelt, aber dann kommt auf einmal von hinten Mark. Ich so, ja, was geht denn jetzt ab? Steht da ein alter Mathelehrer von mir. Aha. Ich meine, das ist noch nicht so außergewöhnlich, aber... Doch, auch schon außergewöhnlich. Auch schon außergewöhnlich. Ja, mitten in New York, der alte Mathelehrer. Ja, dann fliege ich aber nach Mallorca, letztes Jahr im Herbst. Ja. Gehe da auch so über die Straßen, leere Straßen, weil Herbst und nichts los und so. Mhm. Kommt mir eine Ex-Freundin entgegen. Mhm. Prima. Ich meine, man fliegt ja auch nur weg, um Leute zu treffen. Und die sagte auch, hallo Marc. Die sagte auch, hallo Marc, genau das ist es. Ja, dann kurz davor waren wir in den Sommerferien in Südspanien, hatten uns da ein Haus gemietet zu viert, ja. Gehen abends in eine Diskothek, gerammelt voll, gehen an die Theke und sehen dann 5 Leute aus dem Dorf, wo wir wohnen. Ja. Und alle 5 Leute sagten, hallo Marc. Und alle Leute sagten, hallo Marc, genau. Es regen sich andauernd Leute auf, von wegen, mit dir kann man nirgendwo hingehen. Ich brauche nur durch Köln zu laufen. Ich meine, jedes Mal, also ich wohne halt 25 Kilometer vor Köln, jedes Mal, wenn ich da irgendwo lang gehe, treffe ich irgendwelche Leute, sag hallo alleine heute, meine Leute von wegen blöde anmache, aber das sind alles Leute, die ich kenne. Das Schicksal treibt Späße mit dir. Das Schicksal treibt Späße, genau. Aber egal wo. Aber ist ja eigentlich auch ganz lustig, ne? Man kann sich nirgendwo daneben benehmen, das ist dumm. Ja, überall. Fahr doch mal nach Sibirien. Nee, das klappt bestimmt auch nicht, da kenne ich bestimmt auch irgendwie. Oder an den Nordpol. Oder mach mal zu kalt. eine vielleicht zu Fuß Durchquerung über den Südpol. Nee, ich habe ja gehört, dass man jetzt bald irgendwie so Urlaub auf dem Mars machen kann oder irgendwo im All, das wäre praktisch. Da sagen dann auch alle zu dir, hallo Marc. Also. Naja, ich weiß aber nicht. Aber du kannst damit noch leben, ne? Ich kann damit noch ganz gut leben, und aber trotzdem, Zufälle sind trotzdem. Aber du möchtest gerne auch ein Popstar werden, hört dich gerade so irgendwie raus? Naja, mit meinem Klavier ist das nicht ganz so ausgebildet, also du dass ich Klavier. Popstar werden könnte. Ja, wer weiß, aber dann ist es natürlich noch, wäre es noch heftiger, ne? Dann wäre es noch heftiger, ja, aber okay, dann sind das keine Zufälle mehr. Dann wäre es kein Zufall mehr. Schicksal. Ja. Aber lustig, sehr lustig. Ja, doch. Lieber Marc, schöne paar Ferientage noch. Na, erinnere mich nicht daran. In 2 Wochen ist Abi. In 2 Wochen ist Abi, ja, stimmt ja auch, klar. Genau. Ich drücke allen Abiturienten die Daumen. Tschüss. Okay, tschüss. Uli. Hi, Uli. Hi. 27. Ja. Eine Frau. Ja, genau. Mein Zufall, beziehungsweise meine, ich würde eher schicksalhafte Begegnung nennen, liegt schon etwas zurück, wirkt aber eigentlich noch bis heute. Also es geht darum, wie ich meinen Freund kennengelernt habe. Besser gesagt, ich habe es erst hinterher gemerkt, dass es eigentlich ein wahnsinniger Zufall war. Und zwar hatte ich damals die Angewohnheit, ja, so Gefühle in ein Tagebuch reinzuschreiben. Und ich habe ein halbes Jahr, nachdem ich ihn kennengelernt habe, habe ich mal da drin geblättert. Und genau an dem Tag vorher, an dem ich ihn kennengelernt habe, habe ich ihn 4 Seiten lang beschrieben. Also ich habe ihn noch nicht gekannt, ich habe jetzt nicht beschrieben, wie er aussieht, sondern genau, wie er ist halt einfach. Also so die ganzen Charakterzüge. Also hast du dir so ausgedacht? Ja, ich weiß nicht, ich kann mich nicht mal daran erinnern, das selber irgendwann geschrieben zu haben. Aber ich, ach so. Ich habe halt hinterher, so ein halbes Jahr später, drin geblättert und ich fand es total irre, weil ich wusste genau noch, an welchem Tag ich ihn kennengelernt hatte, weil da eine Freundin von mir Geburtstag hat. Also dieses ist aufgeschrieben worden, bevor du ihn kennengelernt hast. Genau. Und du kannst dich nicht daran erinnern, dass du es geschrieben hast. Nein, also... Und das, was du wiederum geschrieben hast, trifft die Realität. Es ist so, wie dein Freund dann auch war. Also irgendwelche Charaktereigenschaften... Mentalitätsgeschichten, weiß ich was, sowas. Ja, hat alles halt voll gepasst. Also ich kenne auch keinen anderen so einen gutmütigen Menschen wie jetzt ihn oder so. Mhm. Also lauter so ganz, ganz treffende, also nicht Sachen, wo man jetzt sagen könnte, die treffen auf jeden zu, sondern wirklich. Das ist ja schon mystisch. Und also es ist total verrückt und ich sehe ihn halt auch also als mein Schicksal. Also wir heiraten auch dieses Jahr. Hast du denn in diesem Aufgeschriebenen auch seinen Namen schon? Nee. Das noch nicht? Nee. Ne? Wie viele Seiten waren das? Ja, so 4 Seiten ungefähr. 4 Tagebuchseiten, so kleine, DIN A5, ja genau. Ja. Aber schon Wahnsinn, weil normalerweise standen wirklich nur so Gefühle drin und da war halt wirklich, und da stand wirklich von mir geschrieben drin, dass ich genau am nächsten Tag den Mann kennenlerne, mit dem ich leben kann. So konkret sogar? Ja, das stand drin. Wie erklärst du dir, dass du das nicht mehr weißt? Ich habe keine Ahnung. Normalerweise kannst du dich erinnern, wenn du in dein Tagebuch etwas reingeschrieben hast? Ja, also normalerweise, wie gesagt, waren es halt nur immer Gefühle und so. Und von daher wusste ich auch jetzt nicht, dass ich sowas geschrieben hatte. Mhm. Also ich meine, das ist halt ein Zufall. Ja, aber ein heftiger, ne? Ja. Und jetzt werdet ihr beide heiraten? Mhm. Und das ist der Mann deines Lebens? Ja, genau. Es kann kein besserer mehr kommen. Genau. Wann wird die Hochzeit sein? Im September. Im September. Mhm. Alles Gute euch beiden. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt begrüße ich herzlich Mike. Entschuldigung, 27 Jahre alt. Hallo. Ich grüße dich. Guten ja. Morgen. Erstmal meine Vorrednerin, alles Gute für die Hochzeit natürlich. Ich drücke dir die Daumen. Ja. Ich habe nicht ganz so viel Glück gehabt, aber ich hatte die Begegnung mit der dritten Habe, ist ja auch schon fast mystisch. Jedenfalls hatte ich so das Gefühl gehabt, und zwar war das genau so ungefähr vor einem Jahr, am 27. März war das. Morgens um 9, das klingelt bei mir an der Tür. Und ja, ich fühlte mich halt so, wie man sich morgens um 9 fühlt, wenn man am Abend vorher ein bisschen länger weg war. Und ich denke, meine Güte, wer klingelt jetzt? Mach die Tür auf und steht auf einmal eine Frau von mir, so Anfang 20, tierisch lange blonde Haare, strahlend blaue Augen. Und ich kannte die nicht. Mhm. Und ich stehe da also ziemlich bescheuert, halt die Tür fest, guck sie an. Und sie sagt, du, keine Angst, das ist kein Überfall, ich mache hier eine Umfrage. Mhm. Und ich so total in Tran, total überrumpelt, sag, schade eigentlich. Und guckte so, weil ich war total von Wirken. Ja. Und sagt, ja, und dann ging es eben los, liest du gerne und eben diese üblichen Geschichten, die man kennt, allerdings nicht von solchen Frauen. Und ich stand da nur und sagte, du, das sieht ziemlich kalt draußen, was sollen wir einen Kaffee trinken? Ja, ich habe einen Kaffee ein. Sagst du, ja, klar, komm ich gut rein. Und ich denke, sag mal, träumst du jetzt oder was geht hier ab? Jedenfalls saßen wir nachher und so Zeitung war auf einmal total nebensächlich. Wir fingen an zu quatschen, wir unterhielten uns, als wir uns schon Jahre kennen, das war total irre. Mhm. Und dann hatte sie so einen süßen Dialekt. Ich sag mal, von wo kommst du? Sag ich, du kommst doch nicht unbedingt hier aus Norddeutschland, also ich komme aus Lübeck. Dann sagt sie, nee, ich komme aus Russland. Ich sag, du kommst aus Russland und stehst jetzt morgens um 9 bei mir in der Tür und willst eine Zeitung verkaufen. Mhm. Und erzählt sie, sie sind mit ihren Eltern hier rübergekommen aus Russland und ihre ehemaligen Klassenkameraden, dass sie, es ist so in Russland, entweder so mit 22 gehst du auf den Strich oder du bist schwanger oder bist verheiratet und hast Kinder. Beides wollte ich nicht. Mhm. Und eben, weil der Lebensstand natürlich dann nicht so gut ist. Und dann ist sie mit ihren Eltern rübergegangen nach Deutschland und ist jetzt in so einer Drückerkolonne. Mhm. Fand ich natürlich irgendwo tierisch spannend, weil man ja oftmals hört, dass wir nicht so ein besonders lustiges Leben führen. Allerdings, ja. Und sie erzählte mir aber, das wäre alles total easy da und das wäre locker und sie lernt viele Leute kennen. Und wir quatschen also über Gott und die Welt und überhaupt nicht mehr über diese Zeitung. Mhm. Und auf einmal klingelte das an der Tür, die Mensch, das ist bestimmt mein Kollege, sag jetzt aber möglichst nicht, dass ich noch hier bin. So, ich ging zur Tür, da stand eben wieder einer. Und sagt, ja, und ich mache hier eine Umfrage und ich sag, du, pass mal auf, sag ich, nicht schon wieder einer, sag ich, gerade war ein Mädel hier, die habe ich schon weggeschickt, sag ich, jetzt kommst du, willst du wieder, sag ich, ich habe hier keinen Kiosk, ich brauche nicht so viele Zeitungen. Mhm. Ja, wieso haben die immer gesagt, sie machen eine Umfrage, wenn sie Zeitungen verkaufen wollen? Ja, ja, klar, das haben die so als Einleitung gemacht, so, weil ich nehme an, dieser typische Zeitungsspruch, da geht die Tür schneller zu, bevor wir machen eine Umfrage, Zeitung ausgesprochen haben. Ne? Ja, und dann? Und dann ist der wieder abgehauen und dann saßen wir noch, haben noch Kaffee getrunken. Und so, dann guckte sie so durch meine Wohnung und da stand ein Bild von mir und meiner Freundin. Mhm. Dann sagt sie zu mir, sag mal, ist das da deine Freundin? Ich so, ja, das ist meine Freundin. Oh, sagt sie, schade eigentlich. Ich denke so, was geht hier ab? Ich guck die an, mach noch ein Gag, die soll mal zu, ich werde bei 30, ich packe hier keine alten Männer an. Mhm. Dann sagt sie, ja, sie 30 ist genau meine Altersklasse, mit Jüngeren kann ich nichts anfangen. Du, ich hab echt, ich bin im falschen Film. Gab es dann irgendein, eskalierte es? Passierte irgendwas Besonderes dann noch? Ja, das Besondere war, also sie saß 20 Minuten hier, ich saß hier wie im Traum, total bescheuert. Und dann sagte sie ja nachher, sie müsste gehen. Dann sag ich, du, sag mal, sag ich, du bist jetzt 20 Minuten hier und triffst dich jetzt gleich mit deinen Leuten und sagst, du, ich war zwar 20 Minuten Kaffee trinken, aber ich habe kein Abo geschrieben. Ich so, weißt du was, ich stehe zwar nicht unbedingt so auf Zeitungen lesen, aber eine Zeitung nehme ich dir ab. Mhm, und seit kriege ich seit einem Jahr die Echo der Frau. Ja. Ich weiß jetzt also bestens über Klatsch und Tratsch Bescheid. Und sie wollte eigentlich im Mai im letzten Jahr, wäre sie nochmal in Lübeck gewesen. Und da wollte sie auch nochmal vorbeischauen. Und da wollte sie das Gespräch auch noch fortsetzen. Ja. Das hat leider nicht geklappt. Passt ja nicht so ganz in unser Thema zufällige Begegnungen. Aber also wenn das kein Zufall war. Naja, also ein Zufall. Aber sie hat sich auf jeden Fall eine Zeitung aufgequatscht, indirekt, ja. Ne? In der Kommandante. Ja, die hast du jetzt am Hals. Ja. Danke für deinen Anruf, Mike. Okay. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Robert, 21. Ja, hi. Hi. Ja. Zufällige Begegnung. Ja, zufällige Begegnung. Also ich möchte davon erzählen, dass ich meinen Bruder zufällig in Dortmund kennengelernt habe. Dein Bruder? Ja, mein Bruder. Auf ganz kuriose Art und Weise. Und zwar, wir wussten nichts voneinander. Er wurde damals zur Adoption freigegeben von unseren leiblichen Eltern. Mhm. Und wir haben uns kennengelernt, beziehungsweise wir haben beide angefangen zu studieren in Dortmund. Und haben uns kennengelernt und angefreundet, mehr oder weniger. Ach. Und er hat dann seinen Pflegeeltern, wobei er nicht wusste, dass es die Pflegeeltern sind, den hat er von mir erzählt. Mhm. Wobei wohl auch mein Nachname irgendwie gefallen sein muss. Mhm. Den ich jetzt aber nicht unbedingt sagen muss. Nee, natürlich. Ja, immer zur Erklärung. Ihr seid beide bei Pflegeeltern aufgewachsen? Nein, ich bin bei unseren leiblichen Eltern aufgewachsen. Ja. Hatten deine leiblichen Eltern dir erzählt, dass es da noch ein Kind gegeben hat? Nein, das kam alles später. Mhm, also ja. Wir wussten beide nicht voneinander. Das kam alles sehr viel später. Mhm, ja. Also ja, die haben dann den Namen irgendwie mitbekommen, die Pflegeeltern. Ja, die haben den mitbekommen, weil wir uns sehr gut angefreundet haben. Mhm. Er war um einiges älter als ich, aber wir haben zufällig halt gleichzeitig angefangen zu studieren. Mhm. Und uns auf kuriose Art halt kennengelernt. Mhm. Ja, und dann war ich halt mal bei ihm zu Besuch und ich wurde dann auch den Eltern vorgestellt. Und ich bin nicht aus Dortmund und irgendwie muss es bei den Pflegeeltern dann geklingelt haben. Auf jeden Fall sind sie dann mit der Sprache rausgerückt. Und ich wollte es auch erst gar nicht glauben, es hört sich sehr kurios an, das weiß ich, aber das ist wirklich so passiert. Ja. Ich habe dann meine Eltern darauf angesprochen und das hat alles sehr, sehr lange gedauert. Dann wurde da Kontakt aufgenommen und hin und her. Als dieses dann ausgesprochen war, wahrscheinlich im Wohnzimmer der Pflegeeltern, deines Freundes. Ja, nicht direkt dann, also es kam alles sehr, sehr langsam. Ach so. Wir wussten... Wie hast du das denn aufgenommen dann, dass es da, also erstmal überhaupt, dass es einen Bruder gibt, dann, dass dieser dein Freund auch noch dein Bruder ist. Wie nimmt man das auf, wenn man nicht mit dem Gedanken aufgewachsen ist, dass da noch ein Geschwisterteil ist? Ja, es war sehr komisch, vor allem deshalb, weil ich ja gedacht habe, ich habe keine Geschwister und ich habe mir immer einen Bruder gewünscht. Mhm. Und plötzlich war da einer und es war, ja, man kann es sehr schwer beschreiben. Also hast du dich dann sehr gefreut? Also eigentlich war ich stinkesauer auf meine Eltern und ich habe es auch irgendwie Probleme gehabt, das zu verarbeiten, weil es mir nicht gesagt wurde. Mhm. Haben die Eltern dir erklärt, warum sie ihn damals zur Adoption freigegeben haben? Nie so richtig eigentlich. Also es gab wohl Probleme damals, auch mit den Schwiegereltern und das Kind war noch vor der Ehe und es war wohl irgendwie alles ein bisschen schwierig für sie, aber so eine richtige Erklärung habe ich bis heute nicht bekommen oder haben wir bis heute nicht bekommen. Macht dich das ein bisschen wütend? Ja, irgendwie schon. Ja, verstehe ich, ja. Wie sieht denn der Kontakt jetzt deines Bruders zu euren Eltern aus, zu den leiblichen Eltern? Ja, wir waren recht oft dort und ich sag mal, sie haben ihn inzwischen akzeptiert. Mhm. Aber so eine enge Beziehung ist da eigentlich nicht da. Wirft er deinen Eltern, euren Eltern es vor, dass sie ihn damals freigegeben haben zur Adoption? Ich glaube nicht. Mhm. Aber eine sehr verzwickte Geschichte ist das dann, ne? Denke ich mal, sehr emotional beladen, wenn so alle aufeinandertreffen und zusammensitzen. Hat er denn eine gute Kindheit gehabt bei den Pflegeeltern? Ja, ich würde schon sagen. So. Ja. Wie ist denn jetzt, wie lange wart ihr miteinander befreundet, ohne zu wissen, dass ihr Brüder seid? Also, wir kannten uns eigentlich so ein Dreivierteljahr. Mhm. Und haben uns halt angefreundet und ja. Und das war eine richtig dicke, enge Freundschaft. Ja. Kann man so sagen. Und wie hat sich das jetzt verändert dadurch, durch das Wissen, dass ihr Brüder seid? Oder seid ihr nach wie vor ganz enge Freunde auch? Ja, es ist gerade hier neben mir. Wenn du möchtest, kann ich... Ja, gib mir mal her, klar. Das, okay, klar. Alles klar, ich geh mal rüber. Tschüss, Robert. Tschüss. Ja, hallo. Das ist ja schön. Wie heißt du? Michael. Das ist ja wirklich eine ganz absonderliche Geschichte. Ja, ist es wirklich. Wie alt bist du? Ich bin 24. 24, ja, so viel älter nur auch nicht. Ja, es geht. Ich habe gerade den, ich weiß nicht, ob du es mitgehört hast, ja, das Gespräch. Hab ich. Ich habe den Robert gefragt, wie denn hat sich eure Freundschaft sehr verändert seitdem? Sie ist eher noch enger geworden, würde ich sagen. Aha. Weil es ist jetzt sehr viel passiert, nachdem wir uns da halt kennengelernt haben und das stürzte so alles irgendwie auf mich ein oder auf uns ein und ja, es ist wirklich enger geworden auf jeden Fall. Wenn einem sowas passiert, das ist ja wirklich wie, als würde man die berühmte Stecknadel im Heuhaufen finden und suchen und finden. Ja. Denkst du da irgendwie ein Schicksal? Nach dem Motto, das sollte so sein alles, dass wir uns nur gerade auf der Uni dann auch begegnet sind und dann auch noch angefreundet haben? Ja, ganz bestimmt, doch. Mhm. Nee, ich habe ja mitgehört von wegen der Kindheit und die war wirklich perfekt, sag ich mal. Mhm. Und ja, ich sag mal, ich bin doppelt beschenkt, weil jetzt habe ich zwei Eltern und... Ja, und einen Bruder noch. Genau, genau. Ja. Bist du auch als Einzelkind aufgewachsen? Bei ich habe eine Schwester in Amerika. Ah ja. Jetzt da. Mhm. Ich habe gerade den Robert gefragt, wie das so ist, wenn du dann bei deinen leiblichen Eltern bist. Ich frage dich jetzt konkret dann persönlich auch nochmal. Was für ein Gefühl ist das für dich? Ja, ganz zu Anfang war es recht komisch doch, aber wenn man sich so unterhält und die Gründe und alles und das ist... Aber die haben dir das auch noch nie richtig erklärt, warum sie dich weggegeben haben damals. Wir haben uns dann schon unterhalten und ich sag mal, was soll ich da jetzt großartig an Vorwürfen machen und so. Es ist, das Leben ist halt so gelaufen, wie es gelaufen ist. Genau, genau. Und hat jetzt eine sehr schöne Wendung genommen, ne? Ihr habt euch alle wieder und du hast deinen Bruder. Richtig, richtig. Und ihr seid super enge Freunde. Richtig. Was studiert ihr beiden? Ich studiere Hotelmanagement und er macht BWL. Ja, was für Management? Hotelmanagement. Ja. Ja, ähnelt sich ja auch so ein bisschen, ne? Ja, so ein bisschen. Ihr macht mal zusammen ein Hotel auf. Ja, könnte passieren, doch. Michael, euch beiden alles Gute und viel Glück. Vielen Dank. Tschüss, ciao. Ciao. Ciao. Herzlich willkommen. Was haben wir denn jetzt hier? Hey. Wen habe ich jetzt hier? Savros? Hallo? Jetzt habe ich überhaupt niemanden mehr hier. Hallo? Hallo? Ja, mit wem spreche ich? Savros? Savros. Wie? Savros. Savros. Stavros, Mensch. Mensch, ich kann das nicht aussprechen. Stavros, musst du mal ein griechisches Wort aussprechen können. Ja, ich spreche so selbst griechisch. Mein Lieber. Ja. Zufällige Begegnung. Also, Domian. Ja. Zufällige Begegnungen nach 18 Jahren habe ich denjenigen getroffen, der mich gefoltert hat in Griechenland. Aha. Darüber hast du oft gesprochen in anderen Zusammenhängen. Mhm. Also Stasi, DDR und so weiter. Ja. Ne? Also du sprichst jetzt die Zeit der Diktatur in Griechenland an. Da hast du von was gehört, ne? 67. Ja. Und ich bin 54 jetzt. Mhm. Ich war seit 1959 bis 70 Berufssoldat, also Offizier der griechischen Armee. Mhm. Und 67, jetzt fange ich von 67 an, da war dieser Putsch da. Ja. Und da habe ich natürlich sofort, nicht sofort, aber ich habe vorher gedacht, ne? Was mache ich, wenn sowas kommen würde? Weil die Geschichte in die Welt muss man davon gelernt haben. Mhm. Und ich denke, ich habe davon was gelernt. Und da habe ich dann auf der anderen Seite gestellt, das heißt gegen diese Diktatur, ne? Ja. In Griechenland. Und irgendwann hat man dich daraufhin. Irgendwann hat man dich gefasst. Was sagen? Ja, ich sag, irgendwann hat man dich dann gefasst und du bist inhaftiert worden. Ja. Ja. Genau so. Und wie lange hast du dann im Knast gesessen? 4 Jahre. 4 Jahre lang. Und bist im Knast? Das kann man sich. Im Knast 4 Jahre und. Unter schlimmsten Umständen wahrscheinlich. Also es war nicht so schlimm, dass ich für mich selbst, sagen wir mal so, ich war ein hartnäckiger junger Mann damals. Mhm. So habe ich auch gelernt. Und du sagtest, dass du gefoltert worden bist. Wie bist du gefoltert worden? Also die körperliche Folterung waren für mich also wenig. Das Grausamste war, ich habe damals mein erstes Kind gehabt, meine Tochter, die 4 Jahre, die 3 Jahre alt, 64 war sie, ist sie geboren worden, ja. Und 67 quasi knapp 4 Jahre alt. Mhm. Und dann stellen sie mich, das war das schlimmste Erlebnis meines Lebens. Also ich war in einem Raum und neben dran haben die irgendwelche Geräusche gemacht und Weinen von Kindern. Mhm. Und dann hat mir einer, also von diesen Polizisten jetzt, die speziell dafür ausgebildet worden waren, um Menschen beziehungsweise vielmehr auch diejenigen, die so einen Einfluss hatten, ja, so wie ich als Offizier jetzt, da hat er gesagt, verzeihen Sie für den Ausdruck, aber jetzt sind fünf Polizisten, die deine Tochter bumsen. Mhm. Da, ich weiß es nicht mehr. Ja, ja. Da weiß ich nicht mehr, was alles war. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast den Menschen, der hauptverantwortlich war damals, deinen Folterer, hast du zufällig wieder getroffen. Wo? Genau. Ich bin ja danach sozusagen desertiert worden. Mhm. Nachdem ich entlassen worden bin, bin ich weg, weil ich weil es klar war, dass für mich wahrscheinlich würde ich auch umgebracht worden sein. Dann bin ich ja aus Griechenland weggegangen, mit dem Ziel nach Frankreich. Ja. Habe ich nie nach Deutschland gedacht, aber da bin ich halt kurz gesagt in Deutschland geblieben. Und du hast ihn in Deutschland getroffen? Und da gibt es ja hier in Deutschland so viele Organisationen, die griechischen Gemeinden heißen. Mhm. Aber die haben nicht mit der Kirche zu tun, sondern das sind Kommunen, die für Interesse sowohl für Integration hier arbeiten und so weiter. Und du hast ihn im Rahmen einer solchen... Da bin ich ja gewählt worden in ein Präsidium von allen diesen Organisationen, das heißt für ganz Deutschland. Ja. Und da hast du ihn getroffen? Und dann habe ich ihn in Stuttgart getroffen. In Stuttgart. Hast du ihn sofort erkannt? Nein, nicht sofort erkannt. Ich habe ihn gesehen und ich bin Frankfurter, eine griechische Frankfurter bin ich. Und wie gesagt, ich bin überall in Deutschland gefahren worden, aus meiner Funktion heraus. Hast du ihn dann, wie hast du und wann hast du ihn erkannt? Das Gesicht kommt mir bekannt vor. Mhm. Aber irgendwann ist dann der Groschen gefallen. Und nicht nur das, er hat eine Funktion dort gehabt, als ob er der beste Demokrat gewesen wäre. Hat jetzt diese Begegnung irgendeine Konsequenz für diesen Mann? Ja, nee, für diesen Mann hat Konsequenzen gehabt, für diesen auch. Nämlich? Für mich, also für den hat es die Konsequenzen gehabt, als ich total sicher war, dass er das war, nicht, also eine von denen, nicht nur er. Ja, was hast eine du gemacht? Von denen, ja. Als ich ihm sicher war, ich habe ihn so geschlagen, dass er bewusstlos war. Aber das waren meine Emotionen so hoch, dass ich mich nicht mehr kontrollieren konnte. Mhm. Und welche Konsequenz hat es dann für weiter gehabt, auch für dich? Für mich jetzt. Ja. Für mich hat zwei Konsequenzen gehabt. Die eine ist leichter als die andere. Die eine ist, dass ich herabgesetzt worden bin von dieser Funktion, die ich hier in Deutschland hatte. Mhm. Und als 74 dann die Möglichkeit war, wieder aufgenommen zu werden in die griechische Armee, das ist mir abgesagt worden, beziehungsweise nicht mehr genehmigt worden, mit der Begründung, wenn wir auch so reagieren, wie die damals reagiert haben, finde ich auch richtig so, ja, dann sehen wir den Unterschied nicht, weswegen die schlimmer als wir sind. Ja. Also eine komplexe Geschichte. Für dich wahrscheinlich ein Schock, als du diesen Typ dann erkannt hast und gesehen hast. Ich konnte mich nicht kontrollieren, Julius. Ist klar, kann ich verstehen. Heute lebst du in Deutschland und heute lebst du in Deutschland, sagtest du gerade in Frankfurt? Ich lebe in Deutschland, in Frankfurt und ich arbeite in einem Altenheim und das sind die meine ich habe drei sagen wir so Springer. So nennt man das als Springer und ich arbeite für alte Leute und das erfüllt mich sehr sehr Sehr schön. Gut. Ich danke für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute. Danke dir. Tschüss. Auch. Und ich glaube, wir sprechen uns doch mal über andere Themen. Okay, ciao. Tschüss. Tschüss. 1.34 Uhr, 44 Sekunden, eine kleine Musikpause. Einsalf Lomian, Talkradio aus Köln und unser Thema heute Nacht heißt zufällige Begegnungen und zufällige Begebenheiten. Welcher Zufall hat euch schon mal so richtig aus dem Hocker gehauen? Welcher Zufall war bisher in eurem Leben ein Zufall, den ihr gar nicht gerne erlebt hättet, wo ihr sagen würdet, das würde ich ein bisschen rückgängig machen? Zufällige Begegnung 0130 2911, Telefonnummer und die Faxnummer 0130 11 51 22 und weiter geht es mit Daniel und der ist 41. Ja, ist richtig. Ja, Daniel. Guten Morgen. Hallo. Morgen, Lomian. Pass auf, erstens mal super gutes Lob hier an deine Sendung. Also gucke ich jedes Mal, ist super. Vielen Dank. Und das ist nicht ganz richtig. Also ich bin schon ganz froh, dass es die Begegnung gegeben hat. Ja. Und zwar war das am Montagmorgen, bin ich im Bus gefahren, was auch ein Zufall ist, weil ich eigentlich morgens mit zur Arbeit mit dem Auto fahre. In dieser Woche? In dieser Woche, ja. Und jetzt bin ich aber mit dem Bus gefahren und da habe ich eine Frau getroffen. Mhm. Und ich denke so, die kennst du, die könntest du kennen. Und bin ich drauf zugegangen und habe sie gefragt, ob sie das ist. Das war nämlich meine Mutter. Und die habe ich seit 11 Jahren, also knapp 11 Jahre, weil im Juli werden das jetzt 11 Jahre, habe ich die nicht mehr gesehen. Ach. Die ist damals abgehauen, die hat mein Vater einfach sitzen lassen und ich weiß auch gar nicht, was da so vorgefallen ist jetzt. Die haben sich also ziemlich gezankt und es war halt diese typische Geschichte, ich gehe mal eben Zigaretten holen, also so ungefähr, wie man das immer kennt. Ne? Und sie war 10 Jahre vollkommen verschollen? Also völlig, also ich hatte keinen Kontakt mehr mit ihr. Meine Tante, also von meiner Mutter die Schwester, die hatte wohl noch Kontakt mit ihr, aber sie hat auch mir nie irgendwas dazu gesagt, wo ich sie finden könnte oder überhaupt irgendwie, das war tabu, das Thema, haben wir nie drüber gesprochen. Wie war das damals, als deine Mutter plötzlich weg war, für dich? Für mich, ja gut, ich sag mal, ich war jetzt ja auch kein Kind mehr, also, aber es war schon ein komisches Gefühl. Ich habe auch oft meinen Vater gefragt, ob er vielleicht wüsste, wo sie hingegangen ist und so. Hast du dir damals oder habt ihr euch Sorgen gemacht, dass vielleicht ein Gewaltverbrechen vorgelegen hat? Nein, so war das ja nicht. Also meine Mutter hatte schon, sie ist zwar abgehauen einfach, hatte sich aber nachher bei meinem Vater noch telefonisch gemeldet und hat gesagt, das hat so alles keinen Sinn. Und das hatte er dir auch gesagt? Das hat er mir gesagt. Ach so, ja. Und auf jeden Fall, jetzt bin ich auf jeden Fall am Montagmorgen da im Bus gefahren, habe sie getroffen, habe sie angesprochen, ob sie das ist. Das war auch ein bisschen blöd, weil ich wusste jetzt nicht genau, ob sie das ist. Also es kommt vom Gesicht her, aber sie ist ja auch älter geworden und so. Ja. Und sie sagt dann, ja, bin ich. Und hat mich aber erst auch nicht erkannt und sagte so, wieso, bist du der Daniel? Ich sage, ja, bin ich. Und auf jeden Fall, jetzt hat sie mir ihre Telefonnummer gegeben. Und jetzt soll ich mich mal melden die Tage. Ja. Ich hatte sie auch einmal kurz schon angerufen, habe unter dem Vorwand gesagt, ob das jetzt die richtige Telefonnummer, ob ich das nicht falsch aufgeschrieben hätte und so. Wollte nur wissen, ob sie mir auch wirklich die richtige gegeben hat. Und jetzt wollen wir uns auch die Tage mal treffen. Und naja, ich weiß nicht, ob sie danach wieder den Kontakt abbrechen will oder was. Ich weiß ja nicht. Was habt ihr denn da in den Minuten oder wie lange das dauerte, diese Bahnfahrt, was habt ihr da geredet miteinander? Ach, eigentlich, ich sag mal, da war ein komisches Gefühl. Viel habe ich mit, ich sag jetzt mal, mit der Frau, ja, also als, ich weiß nicht, ob ich sie als Mutter bezeichnen soll oder so. Viel habe ich nicht mit ihr geredet. Es war einfach so verbales Zeug, so. Hattest du denn früher einen engen Draht zu deiner Mutter? Ja, also früher schon. Nur, ich sag mal, am Anfang tat mir das auch ziemlich weh, dass sie sich nicht mehr gemeldet hat. Aber nach einer Zeit, da sieht man, vergisst ja auch viel. Na gut, aber ich könnte mir vorstellen, dass man das auch dann dem Menschen sehr verübelt, wenn der einfach geht. Ja. Und er hat, sie hat dich dann ja auch alleine gelassen. Ja. Sie hat sich bei dir ja nie gemeldet, so wie ich es verstanden habe gerade. Nee, ist richtig. Sie hat sich nie gemeldet. Und da werde ich sie jetzt auch mal drauf ansprechen. Ich wollte mich ja dann mal mit ihr treffen und so. Mal zum Kaffee einladen oder was. Und dann wollte ich auch mal mit ihr darüber sprechen, warum sie das getan hat und was die wirklichen Gründe waren. Ich meine, so ganz rein vertiefen will ich mich gar nicht. Das ist eine Beziehungsgeschichte zwischen meinen Eltern. Aber ich bin trotzdem ihr Sohn irgendwo. Ja, eben. Du bist ihr Sohn, ne? Und sie hat dich verlassen, genauso wie sie ihren Mann verlassen hat. Ja, richtig. Was mich gerade auch gewundert ist, hat gut 10 Jahre. Das 10 Jahre sind 10 Jahre, da altert man etwas und so. Aber dass du trotzdem noch gezögert hast und sie nicht direkt erkannt hast. Und umgekehrt wohl auch, ne, wie du es gerade erzählt hast. Ja, also ist richtig. Ja, ich weiß nicht, wie ich mich verändert habe, da kann man selber nicht sehen. Aber ich sag mal, sie hat sich schon verändert. Sie hat die Haare jetzt ganz anders. Sie hatte diese damals langen und jetzt hat sie die ganze Haare auch schon grau, ja. Ja. Ja. Und vom Gesicht her auch schon faltig. Ich meine, das Gesicht ist noch da. Aber es ist schon, ich wusste jetzt nicht genau. Und sie lebt in deiner Gegend? Sie lebt, also ich wohne eigentlich in Essen und sie in Gladbeck. Ich habe jetzt eine Freundin in Gladbeck und das ist also ein sehr dummer Zufall, dass ich sie getroffen habe. Mann, wann trefft ihr euch jetzt zum Kaffee? Das haben wir noch nicht ausgemacht. Also aber demnächst, ne? Demnächst, ich wollte sie die Tage noch anrufen. Bist du aufgeregt, wenn du dann dahin gehst? Ja, also ich weiß nicht genau, wie ich ihr gegenübertreten soll. Ob ich jetzt direkt wütend sein soll oder ob ich froh sein soll oder... Ich weiß ja auch nicht, wie sie zu mir steht. Lass ihr da erstmal eine Chance zu reden. Vielleicht hörst du ja Sachen, die du dir gar nicht so hast ausmalen können bisher. Lass sie sich erstmal erklären. Ja, ist richtig. Aber wobei ich auch schon sagen würde, dass das eine sehr schwere Verletzung war für dich als Sohn, dass die Mutter dich verlassen hat. Ne? Ja, ich sag mal, es sind ja ziemlich krasse Sachen passiert. Ich weiß auch, dass mein Vater damals Alkoholprobleme hatte und dass sie wohl auch geschlagen worden ist und so. Und hast du das deinem Vater auch erzählt, dass du sie getroffen hast? Ja, mein Vater habe ich das auch erzählt. Was meint der? Er sagte, ich sollte mich lieber nicht mit ihr treffen. Und er hat zwar halt auch beschimpfen und so. Ja, doch, triff dich mal mit ihr. Das ist, glaube ich, schon in Ordnung. Ich sag mal, ich habe ja nichts mit ihr. Also ist immerhin meine Mutter. Und vielleicht drängt sich das zwischen euch beiden ja auch ein. Ich würde euch das wünschen. Ja, also ich mir auch. Ich weiß nicht genau, ich habe immer dieses Gefühl im Nacken, dass sie jederzeit wieder weg sein könnte, verstehst du? Das würde ich ihr dann auch so sagen, zum Beispiel, unter anderem. Ich schätze mal, dass du das jetzt sogar, weil wir haben sogar über deine Sendung geredet. Wie, in den paar Minuten? In den paar Minuten. Ach. Also, und sie sagte auch, dass sie die Sendung auch immer guckt. Also, vielleicht guckt sie jetzt gerade. Ja, dann hat dann nochmal neuen Gesprächsstoff. Ja, richtig. Ich gucke sie jetzt auch, obwohl du das nicht magst. Also, das habe ich jetzt mal einfach getan, obwohl du das nicht magst. Ist ja auch nochmal ein Sonderfall. Okay. Tschüss, Daniel. Alles klar, ciao. In diesem Sinne. Tschüss. Herzlich willkommen, Elke, 35 Jahre alt. Ja, hallo. Elke. Domian. Erstmal schönen Dank, dass es deine Sendung gibt. Ach, ja, bedanken wir uns beim WDR. Ja, die ist wirklich toll. Also, zufällige Begegnung. Ja, ich habe vor ungefähr 8 Jahren, 7, 8 Jahren, habe ich jemanden kennengelernt. Und wir haben uns nicht lange und intensiv gekannt. Die haben hier in der Nähe, ist ja also mit ein paar Leuten, hat er im Gasthaus gewohnt. Die waren im Auftrag von irgendeiner Firma, haben die da gearbeitet und ich habe ihm da quasi aus der Patsche geholfen, weil die wollten davon weg. Aber das ist jetzt auch nicht das Thema. Es geht darum, dass ich also jahrelang nichts von dem gehört habe. Dann hat er mir mal geschrieben gehabt vor 6 Jahren und wir hatten aber überhaupt keinen Kontakt mehr. Und jetzt vergangenen Freitag plötzlich abends klingelt das Telefon und da war der am Apparat. Und ich habe den also sofort wiedererkannt. Das ist ja dann auch nicht immer so, wenn man wenn man den Namen erstmal wieder hört, dass man erstmal fragt, wer ist das? Ja, genau, denn, ne? Dass man in der Stimme sofort da kapiert. Ja, ich wusste bei dem Namen sofort, wer es war. Ne? Ja. Und wir haben also an dem Abend gleich 3 Stunden lang miteinander telefoniert. Und das war also auch ein komischer Zufall. Er hatte ein Lied gehört an dem Abend, was ihn an mich erinnert hat. Und daraufhin hat er in alten, was weiß ich, Papieren gekramt und meinen Namen und meine Telefonnummer, meine damalige Telefonnummer gefunden. Und die stimmte immer noch? Nein, die stimmte nicht mehr. Und das also auch Kuriose daran ist, das ist jetzt also, wie gesagt, so 7, 8 Jahre her. Und ich habe also jetzt lange Zeit kein Telefon gehabt und habe erst seit 3 Wochen wieder Telefon. Und dass er ausgerechnet jetzt angerufen hatte, das war natürlich echt absoluter Zufall. Ja, ne? Ja. Wie war denn eigentlich euer Verhältnis damals? Ja, also nicht ganz intim, also das ist nicht gewesen. Aber ne? Es ging in die Richtung. Ja, es ging in die Richtung. Wir waren uns sehr sympathisch. Ne? Hältst du es für möglich, dass dieses alles jetzt auch nach den Jahren nochmal aufblühen könnte? Ja, sehr. Ja, sehr. Mhm. Ja, weil... Das heißt also, die Telefongespräche, das Telefongespräch... Ich habe in den letzten Jahren, ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so lange und so viel telefoniert, wie jetzt seit Freitagabend. Also das läuft gut am Telefon. Ja, Wann werdet ihr euch treffen? Er kommt mich am Samstag besuchen. Am Samstag? Ja, er ist also wohnt weiter weg. Mhm. Und ich werde ihn Samstagabend am Bahnhof abholen. Er hat mir also... Ich höre jetzt schon dein Herz klopfen. Puh, ganz fürchterlich. Du holst ihn am Bahnhof ab? Wie ja. Spannend. Und was macht ihr dann? Hast du schon einen Plan? Ja, wir werden halt erstmal sehen. Ich meine... Irgendwas essen gehen vielleicht? Ja, mal sehen. Also wahrscheinlich werden wir uns aber zu Hause hinsetzen. Er sagt, er wollte einen ganz schönen leckeren Wein mitbringen und wollen uns erzählen und erzählen und erzählen. Und wenn das... Also so weitergeht, wie es am Telefon gewesen. Wenn es nur halb so gut ist, wie es am Telefon war, dann ist es einfach... Bist du schon zufrieden? Ja, dann ist es zufrieden. Es wird mindestens halb so gut. Ja, es wird drei Viertel so gut. Ja, und ich hatte zwar noch auch sein Aussehen so in etwa im Kopf und ich war mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass ich mich daran erinnern konnte. Und dann hat er mir versprochen, er wollte mir ein Bild schicken. Ich habe also sonst eigentlich überhaupt keine Fotos von mir. Mhm. Das mache ich ganz selten. Aber vor kurzem hat einer von mir ein Foto gemacht. Er jobbt an der Tankstelle. Mhm. Und das hat er jetzt? Ich habe es heute bekommen. Ne? Ja. Und es war also ganz, auch ein ganz, also. Ganz süßen kleinen Brief dazu. Und er hat dann auch dabei geschrieben, ich hoffe, der Postbote ist langsam, dass wir uns erst auch von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Die Post ist schnell. Ja, das war in dem Fall echt... war. Elke, ja, stimmt, ne? Ich drücke euch beiden für das Wochenende die Daumen. Ja. Ne? Ein toll, toll, toll, ein schönes Wochenende. Okay, danke gleichfalls. Ciao. Okay, ciao. Jetzt ist am Telefon 20 Jahre alt. Sascha, hallo. Ja, hallo Domian. Guten Abend erstmal. Ja, hi. Also es geht um Folgendes. Ich habe eine seltsame Begebenheit gehabt und das war auf der Jugendmesse U96 letztes Jahr, am 6. Juni. In Dortmund. Richtig. Mhm. Und zwar war ich da mit meiner Freundin, die übrigens heute Geburtstag hat, herzlichen Glückwunsch nochmal zum 18. Waren wir mit mehreren Leuten, so 5 Mann waren wir, an dem Hubschrauberstand von der Jugendmesse. Und wir hatten auch so einen Coupon ausgefüllt, um den Hubschrauberflug zu gewinnen. Mhm. Und wir sind kurz vor 12 nochmal da vorbeigegangen an dem Stand und da waren, lass mich nicht lügen, kaum 20 Karten drin. Ne? Mhm. Und wir sind dann nochmal durch die Hallen ein bisschen geschlendert und haben dann den Hubschrauber auch gesehen. Und dann haben wir nachgefragt, wie das denn aussieht mit der Verlosung, wie das ausgegangen ist. Mhm. Und da sagte der Mann von der Bundeswehr uns, ja, wir mussten das vorverlegen, wegen Ruhestörung und all sowas darf man das ab 1 nicht mehr fliegen lassen. Also es ging um diese Rundflüge, ne, der Bundeswehr. Richtig, richtig. Und aus dem Grunde mussten sie das vorverlegen. So, da hat er uns auch gesagt, es wurden Leute gezogen, die nicht da waren. Mhm. So. Und so gegen 4:30, Viertel vor 5, kriegten wir dann über Lautsprecher, dass die Jugendmesse für diesen Tag, genau wie die Einzelheit Sommerparty, abgesagt wäre, weil der Hubschrauber abgestürzt ist. Mhm. Und wir hatten den Hubschrauber halt vorher noch gesehen, wie er nochmal so ein... Mhm. Er wollte erst landen, dann hat er aber nur noch einen Bogen geschlagen. Und wenig später ist er dann neben der Autobahn... Mhm. Ja, mit sind auch mehreren Todesopfern. Ne? Richtig. Sehr schlimmes Unglück für uns, ja. Das ist richtig. Also da... Jetzt kann man sagen, dass durch einen bestimmten Zufall euer Leben gerettet wurde. Ja, ich glaube schon. Also an dem Tag, da bin ich fast zusammengebrochen. Mhm. Also weil es wurden ja Leute gezogen, die aber nicht da waren. Es könnten, ich weiß ja nicht, ob wir waren, aber... Aber ihr hättet es sein können. Ne? Richtig. Mhm. Und wir hätten da auch liegen können, sage ich jetzt einfach mal so. Mhm. Und die Leute, die da mitgeflogen sind, sind zum Teil auch aus unserer Stadt. Kanntest du einige Leute? Ja, vom Namen her, da kannte ich einen. Mhm. Also auch bestimmt auch vom Sehen, aber... So selber. Ja. Also ich musste zu Hause erstmal anrufen, weil die wussten ja alle, wir sind auf der Jugendmesse. Als du dann von dem Unglück gehört hast, da ging dir wahrscheinlich gleich spontan durch den Kopf, ich hätte es sein können, ne? Ja, wir standen dann am Bundeswehrstand und erst hieß es ja, da ist ein Unglück passiert. Mhm. Da habe ich gefragt, sind das Tote? Da hieß es erst, nein, keine Tote, nur Verletzte. Mhm. Ja, und hinterher kriegten wir dann raus, weil wir das ja so mitgehört haben von der Bundeswehr, über Funk, werden wohl 13 Tote. Mhm. Und also da... war uns also ziemlich anders. Also wenn ich das jetzt so erzähle, habe ich immer noch eine Gänsehaut. Ja, ja. Da feiere ich heute noch meinen Geburtstag am 6.6. Hat das so eine so eine gravierende Nachwirkung für dich, dass du dir wirklich richtig vor Augen führst, du hättest tot sein können und das ist vielleicht jetzt auch nochmal irgendwie die zweite Chance für dein Leben. Ist das so tiefgehend? Ja, das kann man so wohl so sagen. Mhm. Also, das war so ein herber Schock, dass mhm. wir das hätte sein können. Mhm. Also ich möchte das ja nicht verschmälern, das Ganze, aber mhm. wir haben ein wahnsinniges Glück gehabt. Mhm. Also da, ich kann das gar nicht beschreiben. Glaubst du an Gott? Ja, ich glaube an Gott, ja. Vor allen Dingen jetzt, meine Mutter ist, ich sage euch jetzt nur mal so, meine Mutter ist vor 2 Wochen Dienstag auch im Krankenhaus gekommen, lag im Koma wegen Wasser in der Lunge. Also jetzt geht es ihr wieder einigermaßen gut. Mhm. Also ich glaube, ich habe gebetet, wie mhm. nur was. Hat dieses Erlebnis in Dortmund deinen Glauben bestärkt noch? Nein, ich war schon immer so. Katholisch, also. Ich war schon immer katholisch, auch schön. Ich habe immer daran geglaubt. Sascha, schön, dass ich mit dir sprechen konnte. Und dass du da bist und ich gesund bist. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Und deine Sendung ist klasse, wirklich. Schönen Gruß an deine Mutter auch. Ja, mach ich. Tschüss. Tschüss. Ciao. Rainer, 55. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich grüße dich, Domian, und ich freue mich, dich endlich mal am Apparat zu haben. Ja, schön. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen, die liegt schon etwas länger zurück. Und zwar war ich beschäftigt in Saarbrücken, mhm. in einer einschlägigen Bar. Mhm. Und ich habe einen Stammgast gehabt, der hieß Louis. Mhm. Der saß jeden Abend bei mir an der Bar. Und gleichzeitig saß daneben immer ein junger Mann, ein blonder junger Mann, natürlich entschieden jünger. Und mit dem habe ich mich dann angefreundet, weil der Louis war für mich ganz normaler Stammgast. Und da habe ich mit dem mich befreundet. Ja. Und dann kam es auch dazu, dass wir mal nach Hause fuhren zu mhm. ihm. Das waren dann so 30, 35 Kilometer. Und wir sind dann in sein Zimmer gekommen. Und dort sehe ich das Bild stehen von seinem Vater. Dann habe ich gefragt, wer ist das denn, der da steht? Das ist mein Vater. Das sage ich. Sein Vater, also in jungen Jahren. Und dieser Junge hat seinen Vater nie kennengelernt, weil die Eltern sich scheiden haben lassen, wo er noch ganz, ganz klein war. Mhm. So, dann habe ich das gesehen, ich habe nichts gesagt, habe nur gedacht, das muss der Louis sein. Und dann, okay, dann haben wir noch großes Theater gekriegt, weil die Mutter ins Zimmer kam und hat mich rausgeschmissen. Mhm. Und ich sagte, also sofort und fängst du an wie dein Vater und hat ihn Sohn dann niedergemacht, mhm. ohne Ende. Mhm. Er sagt, ah, du auch schwul und wie dein Vater und machen Sie, dass Sie rauskommen. Und mhm. ich wurde also bei Nacht und Nebel rausgeschmissen. Ihr beide wart damals gleichaltrig ungefähr, der Junge und du. Er war etwas jünger wie ich. Ah ja. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja gut, dann gehe ich auch und ich fahre den Rainer wieder nach Saarbrücken zurück. Mhm. Und dann ist er zurückgefahren und am nächsten Abend habe ich gesagt, so, jetzt muss ich da was einfädeln. Und habe ich die beiden an der Bar wieder gehabt. Ich sage, du kommst morgen Abend wieder zu mir? Mhm. Ja, und Fati saß schon wieder da, pünktlich, mhm. 6 Uhr offen, mhm. bei der Madame Bardot in Saarbrücken. War mhm. wunderschön. Mhm. Louis saß da und ich sagte ihm, hallo, grüße dich. Und dann, immer er hat seine Bombe getrunken, in Saarbrücken gibt es ja die Bomben, das heißt diese großen Biere. Er trank und dann kam Manfred rein. Der Junge? Ja, der Junge. Mhm. Sein Sohn? Sein Sohn, mhm. ja. Und dann habe ich gesagt, guck mal, Louis, guck doch mal diesen Jungen neben dir an. Guck doch rüber und reagiert nichts, sagt doch nur, nett, ist ja dein Freund oder so, wir haben uns inzwischen befreundet. Mhm. Dann habe ich gesagt, so, das ist dein Sohn. Dann ist der Schier vom Hocker gefallen. Das glaube ich. Dann sagt er, bitte. Dann sage ich, Manfred, sagst du bitte, wie du heißt? Ja, ich heiße so und so. Es war in diesem Laden an diesem Abend ein Freudenfest. Es ging ab. Hat der Junge, der Manfred, sich dann auch sehr gefreut, seinen Vater ja. dann wieder getroffen ja. zu haben? Ja, ja. Und war er baff, dass sein Vater auch schwul war? Ja, da war er baff. Da war er sehr baff. Da hatten die beiden sich viel zu erzählen wahrscheinlich. Ja, da haben die erstmal zusammen, es war ein Wahnsinn. Ich habe gesagt, schön, ja. ich stand hinter der Bar, ich habe gesagt, es gibt's nie. Und alle kamen und gesagt, was? Das ist dein Vater, weil den Louis kannten ja alle. Ja, ja. Er ja. war ja Stammgast. Ja. ja. Und da haben sie gesagt, mein Gott, das gibt's ja nicht. Und also der Vater ist in Tränen ausgebrochen und hat gesagt, ja. Junge, du auch und also. Und dann haben wir, danach haben wir, glaube ich, 4 Jahre zusammen gewohnt und auch gelebt mit Manfred. Ja. Und Vater kam immer und es war ein super Verhältnis. Also gutes Einvernehmen. Ein gutes Einvernehmen. Ja, und ja. du hast dann die beiden quasi zusammengeführt. Zusammengeführt, ne? ja. ja. Das ist auch ein Zufall und eine schöne Geschichte. Ja. Das Danke, wollte das ich dir, wollte ich loswerden und einfach, weil mich, ich vergesse das nicht, das war schon lange her, das war im Jahre 75. Ja, das vergisst man auch nicht so. Ja, sowas vergesse ich nie. Nee. Und dann dachte ich, heute dein Thema, denke ich jetzt. Da passt du. Das. Und ich habe eine halbe Stunde, denke ich, immer wieder wiederholt. Da denke ich, vielleicht komme ich rein. Schön, dass du durchgekommen bist. Ich habe mich sehr gefreut, dich auch mal am Telefon zu haben. Vielen Dank, alles Gute. Ja, tschüss. Das wünsche ich dir auch. Ciao. Ciao. Jetzt begrüße ich herzlich Hassan. Was haben wir denn hier heute? Den Frank. Ja, hallo. 29 hallo. Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Frank. Es geht um Folgendes. Ja. Ich habe eine sehr kuriose Erfahrung gemacht, und zwar an Weiberfastnacht. Aha. Obwohl ich normalerweise ein totaler Karnevalshasser bin, aha, habe ich mir für diesen Tag schon im Prinzip so Wochen vorher vorgenommen, da gehst du jetzt raus. Wo? In Köln? Nee, in Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen? Ja, klar. Gibt's da auch sowas? Da ist zwar nicht allzu viel los, aber ich hatte mir das vorgenommen, fest ja. vorgenommen. Hab gesagt, so, heute gehst du raus. Ja, okay, das war auch ein relativ lustiger Abend. Und bis dann eben so die Leute uns da aus dem Brauhaus quasi rausgeworfen hatten, weil sie zugemacht haben, da war ich noch nicht zufrieden. Ich denke, Mensch, irgendwo musst du noch hin, und ich bin noch ein bisschen Straßen geschlendert. Dann bin ich in eine kleine Kneipe reingegangen. Ich hatte, glaube ich, kaum 2 Meter den Fuß in der Tür. Da hat mich eine Frau angesprochen von der linken Seite. So, hey, das darf ich euch vorstellen, das ist mein Traummann aus London. Und ich, das war so auf mich gemünzt. Und ich dachte, was ist los? Traummann aus London? Ja, da hat sie gesagt, komm doch mal mit raus. Und da haben wir uns unterhalten. Und in dem Moment habe ich im Prinzip noch gar nicht so recht registriert, dass ich im Prinzip von dieser Frau, die ich jetzt in diesem Jahr kennengelernt habe, vor 6 Jahren, 1991, ein Bild gemalt habe. Mhm. Eine Bleistiftzeichnung. Ich habe damals Industriedesign studiert und habe so ziemlich viel in meine kleine Kleider reingemalt und auch ziemlich viele Porträts gemacht. Aber ich verstehe jetzt nicht, wieso Traummann aus London? Ja, das kam auch im Nachhinein erst heraus. Es war irgendwie so ein Spruch, um irgendwie so die Atmosphäre zu lockern. Mhm. Ja, wie gesagt, ich habe dann hinterher festgestellt, nachdem ich meine alten Unterlagen durchgekramt hatte, dass ich das Bild rausgeholt habe. Also du hattest diese Frau irgendwann mal gemalt? Genau. Ja. Und dieses Bild von der Frau, das ich 1991 gemalt hatte, sieht mir so ähnlich. Mhm. Das hat mich fast erschreckt. Und ich habe das Freunden gezeigt und ich dachte, komm hier, das ist ein Foto von ihr. Und jetzt bildet euch selbst ein Urteil, ob ich mir das einbilde oder ob das jetzt vielleicht Realität ist. Nee, sagte, das stimmt, das ist sie. Das ist sie auf jeden Fall. Mhm. Und im Laufe unserer jetzigen Beziehung, ich muss dazu sagen, sie ist 6 Jahre älter als ich, ist verheiratet, hat auch ein Kind. Mhm. Und unsere Beziehung, die lebt ein bisschen unter dem Vorzeichen. Also nochmal, damit ich das richtig verstehe. Du hast diese Frau irgendwann gemalt. Genau. Und dann sind viele Jahre vergangen. Genau. Und dann hat die Frau dich mit dem Spruch, was immer so heißen mag, das ist mein Traum, hat die dich angesprochen wieder. Ja, du hattest sie völlig vergessen. Also ich hatte sie vorher noch nicht mal gekannt. Wie? Du hast sie gemalt. Ich habe damals ein Bild gemalt von einer imaginären Frau, die ich nie gesehen habe. Ach, jetzt kapiere ich das erst. Von einer imaginären Frau. Ja, die Frau habe ich vorher nie gesehen, nie gekannt. Aha, ich habe dann, das ist im Prinzip eine Konturenzeichnung gewesen, eine Bleistiftzeichnung, allerdings waren die Augen sehr markant. Jetzt verstehe ich das. Und wieso hat sie dich dann angesprochen? Sie hat mich einfach nur aus dieser Laune heraus, als sie an dem Abend gut drauf war, im Weiberfastnacht, wie gesagt. Ja. Da bin ich in die Kneipe gekommen und sie hat gesagt, so, jetzt spreche ich den einfach an. Ja. Und ich muss es so gewesen sein. Und daraufhin hat sich im Prinzip erst so das ereignet, was sich jetzt zwischen uns abspielt. Das ist eine sehr, sehr, sehr, sehr intensive Beziehung geworden. Und wir entwickeln mittlerweile Gefühle füreinander und stellen Gemeinsamkeiten fest in unserem Leben, die wohl offensichtlich parallel gelaufen sein müssen. Von denen ich mir... Also da kriegt man ja auch fast eine Gänsehaut, ne? Bei so einer Geschichte. Ich habe eine Gänsehaut und sie auch, permanent, wenn wir uns sehen. Ich meine, wir können uns nicht sehr häufig sehen, verständlicherweise aufgrund der Tatsache, dass sie eben verheiratet ist. Und ihre kleine Tochter hat, die auch über alles geht, aber ich habe wirklich tatsächlich nicht schlecht gestaunt, als ich festgestellt habe, dass das Bild, was ich aus welchem Grunde auch immer damals gemalt habe, hier so ähnlich sieht. Irre, absolut irre. Frank, viel Glück. Dankeschön. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, das waren die Zufälle heute Nacht hier bei uns im 1Live-Talk-Radio Domian. In der Technik Hans-Jung-Wilde. Morgen können wir uns wiedersehen, wieder hören, wenn ihr das wollt, wenn ihr Lust habt. Und zwar Punkt 1 hier im Radio bei 1Live und im WDR-Fernsehen. Morgen offene Talk-Radio-Show für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Ich wünsche euch eine sehr schöne Nacht und freue mich auf morgen. Bis dahin. Bye-bye. Ciao.